die Liebe hat erfunden, hat anscheinend nicht getan, hat so manchen schönen Stunden bei der Liebe zugebracht. Blaue Augen, blonden Haaren, aber nicht zu lieb gebracht, aber du wirst erfahren, was die Liebe für Sorgen macht. Hätt ich Tinte, hätt ich Feder, auch dann steckt gleich Zeitpapier, der ich dir die Zeit aufschreiben, der ich zugebracht bei dir. Meine Zungen seid die Feder, meine Wangen das Papier, deine Tränen seid die Tinten, liebster Schatz, jetzt schreib sich dir. Und die Tauben auf den Tagen sollen meine Zeichen sein, dass ich keine andere liebe als nur dich, dich ganz allein. Blaue Augen, blonden Haaren haben mich zur Lieb gebracht, aber du wirst erfahren, was die Liebe für Sorgen.